schöne braune Augen. Braune Augen, wunderschön. Wunderschöne braune Augen. Blaue Augen will ich nicht mehr sehen. Er liebte dereinst sehr ein Mädchen. Sie von ganzem Herz. Schon bald soll sie seine Frau sein, doch das Wandern hielt ihn weit entfernt. Wunderschöne braune Augen, braune Augen, wunderschön. Wunderschöne braune Augen. Hindurch den Barraum er schwankte und fiel dann vor der Tür. Der letzte Satz, den er sagte: Ich seh braune Augen nie mehr. Wunderschöne braune Augen. Wunderschöne braune Augen, blaue Augen will ich nicht mehr sehen. 7 Jahre lang waren vermehrt sie, doch er wär lieber allein. Ein Mann kennt halt nur so viel Ärger, bevor eine Frau er tat freien. Wunderschöne braune Augen, braune Augen, wunderschön. Wunderschöne braune Augen, blaue Augen will ich nicht mehr sehen. Schöne braune Augen, braune Augen, wunderschön. Wunderschöne braune Augen, blaue Augen will ich nicht mehr sehen. Blaue Augen will ich nicht mehr sehen.